Deutschlands Gesellschaft wurde seit Beginn des 19. Jahrhunderts tendenziell immer durchlässiger. Auffallende Hochbegabungen bekamen in Preußen schon im 19. Jahrhundert die Chance zum Gymnasialbesuch, eine Tendenz, die sich im Laufe des 20. Jahrhunderts verstärkte. Daneben gab es zahlreiche außerakademische Aufstiegsmöglichkeiten über Lehrberufe, die Ausbildung zum Techniker, die Beamtenlaufbahnen des mittleren und gehobenen Dienstes und so weiter. Die besondere wissenschaftliche und wirtschaftliche Dynamik, die unser Land seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die jüngste Vergangenheit prägte, kann auch aus der deutschen Aufstiegstradition erklärt werden. Das bedeutet aber, dass die Entleerung der unteren Schichten von intellektuellem Potenzial bei uns weiter fortgeschritten ist als in Gesellschaften, deren Durchlässigkeit sich erst später entwickelte. Der Zusammenhang kann aber auch dahingestellt bleiben. Schön wäre es, wenn diejenigen recht hätten, die in den sogenannten bildungsfernen Schichten noch erhebliches intellektuelles Potenzial vermuten. Je eher und je besser dessen Erschließung gelingt, desto größer wird allerdings das Grundsatzproblem, die fortschreitende Entleerung der unteren Schichten von intellektuellem Potenzial. Statistisch würde sich dies in einem noch steileren sozioökonomischen Gradienten des Schulerfolgs zeigen. Ein schichtabhängig unterschiedliches generatives Verhalten, wie wir es in Deutschland beobachten, verschärft die Problematik noch. Der Prozess der Entleerung der unteren und mittleren Schichten von intellektuellem Potenzial schreitet also umso schneller voran, je erfolgreicher das Bildungssystem auf Chancengerechtigkeit getrimmt wird. Gerade eine im Sinne ihrer Befürworter erfolgreiche Gemeinschaftsschule wird ihn noch verstärken. Die zumindest teilweise Erblichkeit von Intelligenz und anderen Persönlichkeitsmerkmalen hat zusammen mit der wachsenden Durchlässigkeit der Gesellschaft zur Folge, dass der Anteil derer sinkt, die aufgrund ihrer persönlichen Fähigkeiten aus unteren Schichten aufsteigen können. Darum ist es sachlich folgerichtig und keineswegs Ausdruck fehlender Gerechtigkeit, wenn sich das Führungspersonal mehrheitlich aus den oberen Schichten rekrutiert. Es gilt in Deutschland als politisch korrekt, sich darüber aufzuregen. Doch letztlich offenbart, wer sich aufregt, nur, dass er sich nicht auf einfaches, logisches Schlussfolgern versteht. Wenn es stimmt, dass Intelligenz und Begabung teilweise erblich sind, dann führt wachsende Leistungsgerechtigkeit zwingend dazu, dass sich die Talente und damit auch das Potenzial für Führungsnachwuchs am oberen Ende der Gesellschaft konzentrieren. Der Austausch zwischen den Schichten findet übrigens in beide Richtungen statt. Untersuchungen in der Schweiz zeigen, dass 40% der Kinder von Akademikern gemessen an der Position der Eltern absteigen, 15% der Kinder von Arbeitern und Angestellten aufsteigen und 8% von diesen Akademiker und Manager werden. Dieser Austausch ist zu begrüßen, denn der Abstieg verhindert die Überforderung von Akademikerkindern in Positionen, für die sie nicht geschaffen sind. Dasselbe bewirken leistungsabhängige Zugangsschranken in den Bildungssystemen, indem sie überforderte Kinder von ehrgeizigen Eltern abwehren. Und das ist gut so. Mit der Egalisierung des Schulwesens wird allerdings die Tendenz zunehmen, für die Hochbegabten Lösungen außerhalb der Gemeinschaftsschule zu schaffen. Am Ende wäre man dann in einem großen Bogen wieder bei der Gymnasialidee des frühen 19. Jahrhunderts angekommen. Eine Volksschule für alle, heute Gemeinschaftsschule genannt, und ein Sonderweg, damals Gymnasium genannt, für eine kleine Elite. Wie bereits in Kapitel 3 dargestellt, liegen die deutschen Bildungsausgaben pro Schüler kaufkraftbereinigt im Schnitt vergleichbarer OECD-Staaten. Insbesondere die besonders erfolgreichen PISA-Länder geben keineswegs mehr Geld aus als die deutschen Schlusslichter. Und auch die deutschen Ausgaben pro Student halten sich international im Durchschnitt. Der von der OECD jüngst wieder bemängelte Umstand, dass Deutschland bei den Bildungs- und Forschungsausgaben noch immer nicht das 10%-Ziel erreicht hat, sondern bei 7,5% verharrt, ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Demografie für Deutschland einen besonders niedrigen Anteil junger Menschen ausweist und folglich auch eine niedrigere BIP-Quote der Ausgaben für diese. Dafür ist der Anteil der Ausgaben für die Alterssicherung am BIP in Deutschland besonders hoch. Würde man beide Kategorien zusammenfassen, läge man im OECD-Durchschnitt wesentlich besser. Leider kann ein Euro auch in Deutschland nur einmal ausgegeben werden. Im Grunde führt die Konzentration auf Ausgabenniveaus aber nicht weiter. Denn in Deutschland weisen gerade die Länder mit den schlechtesten PISA-Ergebnissen die höchsten Bildungsausgaben pro Schüler aus. Manche modische Erscheinung wie etwa individualisiertes Lernen in Gemeinschaftsschulen würde die Kosten sogar noch höher treiben, da solche Maßnahmen sehr personalintensiv sind. Die Niederlande geben dagegen nach der OECD-Statistik gemessen am BIP weniger für Schulen aus als Deutschland. Aber die niederländischen Schüler schneiden bei PISA wesentlich besser ab. Weder die Klassengröße noch das Niveau der Lehrergehälter üben also einen statistisch messbaren Einfluss auf die Lernergebnisse aus. Wichtiger ist die Konzentration auf Inhalte. Aus familienpolitischen wie aus demografischen Gründen und zur Hebung aller Begabungspotenziale ist es daher zwingend, in Deutschland möglichst schnell zu einem flächendeckenden Angebot an Ganztagsplätzen in Krippen und Kitas zu kommen und auch den Übergang zu Ganztagsschulen flächendeckend einzuführen. Diese müssen durch ein attraktives Sport- und Freizeitangebot zum Lebensraum der Schüler werden. Es geht nicht darum, den ganzen Tag in Unterrichtsstunden aufzuteilen. Vielmehr muss es nachmittags ein ausreichend langes Silenzium mit Hausaufgabenaufsicht und Betreuung geben und für die restliche Zeit genügend Sport- und Freizeitangebote. Ob Salem oder Jesuiteninternat, solche Konzepte sind vielfach erprobt und nicht durchweg neu. Der eigentliche Engpass ist nicht das Geld, sondern die Schaffung einer ausreichend großen Zahl hinreichend niveauvoller Einrichtungen in nicht allzu langer Zeit.